Fjorden. Nordland, Nordland. Glaub mir, deine Stunde kommt. Nordland, dort lebt ein Volk seit tausend Jahren. Augenblau mit blonden Haaren. Nordland, Nordland. Glaub mir, deine Stunde kommt. Nordland, glaub mir, deine Stunde kommt.